Hallo Catherine. Hi Catherine, was singst du denn da? Oh, oh, it's a beautiful day. Hello kids, it's a summer song, ein Sommerlied. Und wie heißt das? It's a beautiful day. Oh, it's a beautiful day. Kenn ich nicht. Du, Danny? Nö. Nö, nö, nö. Would you like to get to know it? Wollt ihr das Lied kennenlernen? Ja. Können wir? Na klar, Jule. Na klar, Jule. Steht der Song in der Zeitschrift? Yes, Jule. Er steht in der OK-Zeitschrift. Hier, Seite 19. Da steht das, was du vorhin gesagt hast. It's a beauty... It's a beautiful day, heißt das. Es ist ein wunderschöner Tag. When the sun shines in the summertime, the birds are singing all of the time. Oh, it's a beautiful day. When the sky is blue and the sea is too, all I see is a wonderful view. Oh, it's a beautiful day. There's not a cloud up in the sky, there won't be rain today. My raincoat and umbrella have both been put away. It's the month of June with all the flowers in bloom. I can't stay inside my room. It's a beautiful day. Oh, oh, it's a beautiful day. Whoa, it's a beautiful day. Ich will das auch können. Okay, Jule, listen to the song. When the sun shines in the summertime. Wenn die Sonne scheint im Sommer. The birds are singing all of the time. Und die Vögel die ganze Zeit singen. Oh, oh, it's a beautiful day. Oh, es ist ein wunderschöner Tag. When the sky is blue and the sea is too. Wenn der Himmel blau ist und das Meer auch. All I see is a wonderful view. Alles, was ich sehe, ist ein wunderschöner Anblick. Oh, oh, it's a beautiful day. Oh, es ist ein wunderschöner Tag. There's not a cloud up in the sky. There won't be rain today. Da ist keine Wolke oben am Himmel und heute wird es keinen Regen geben. My raincoat and umbrella have both been put away. Mein Regenmantel und mein Schirm sind beide weggepackt worden. It's the month of June with all the flowers in bloom. Es ist der Monat Juni mit allen Blumen in Blüte. I can't stay inside my room. Ich kann nicht in meinem Zimmer bleiben. Oh, it's a beautiful day. Oh, it's a beautiful day. When sun shines in the summertime, birds are singing all of the time. Oh, oh, oh, it's a beautiful day. When the sky is blue, when the sea is too, all I see is a wonderful view. Oh, oh, it's a beautiful day. There's not a cloud up in the sky, there won't be rain today. My raincoat and umbrella have both been put away. It's the month of June, all the flowers in bloom. I can stay inside my room. Oh, it's a beautiful day. Oh, it's a beautiful day. Noch einmal zum Mitsingen. Bitte, Catherine. Okay. When the sun shines in the summertime, the birds are singing all of the time. Oh, it's a beautiful day. When the sky is blue and the sea is too, all I see is a wonderful view. Oh, it's a beautiful day. There's not a cloud up in the sky, there won't be rain today. My raincoat and umbrella have both been put away. It's the month of June with all the flowers in bloom. I can't stay inside my room. Oh, it's a beautiful day. Oh, it's a beautiful day. Whoa, it's a beautiful day. Jetzt habe ich ein richtig schönes Sommergefühl. Yes, Dani, a wonderful summer feeling. Ich auch. Wollen wir rausgehen? Draußen ist es genauso schön wie in dem Song. Okay, kids, go out. Go out! Go out! Was tun wir draußen? Ich will Inlineskaten. Du kannst ja dein Skateboard holen. Inlineskaten und Skateboard, das ist doch Englisch. Kommt das aus Großbritannien? Wir sagen auch Inlineskating und Skateboard. Aber die Sportarten kommen aus den USA. An den Stränden von Kalifornien wurde das alles entdeckt. On the beach of California. Und wieso da? Because it never rains in Southern California. Weil es nie regnet in Südkalifornien, heißt das. Weil es da fast das ganze Jahr lang so schön ist wie bei uns im Sommer. Die Leute können immer draußen sein und sie machen viel Sport und Fitness. Hier, Jule. In der OK-Zeitschrift. Da steht was darüber. California. Summer on the Beach. Hier, Seite 4. Das lese ich heute Abend. Komm jetzt raus, Danny. Let's go out. Let's go out! Weg sind sie. Wenn ihr nicht inline skaten wollt oder kein Skateboard habt, ich habe eine tolle Idee für euch. Hopscotch. Schlagt mal die Zeitschrift auf Seite 22, 23 auf. Ihr kennt das Spiel vielleicht als Himmel und Hölle. Zuerst malt ihr ein Spielfeld. Oben Heaven, der Himmel, und Hell, die Hölle. Unten die Erde, Earth. David beschreibt euch das Spiel. Hi, David. Hi, Catherine. Okay. Ben and Susan play hopscotch. You need chalk, one stone. One, Ben throws the stone into the earth square. Two, Ben jumps into the earth square and kicks the stone into square number one. Three, Ben jumps into square number one and kicks the stone into square number two. Four. Oh, the stone rolls into square number three. Stop! Five. Ben gives the stone to Susan. Six. Susan throws the stone into the earth square. Seven. Susan jumps into the earth square and kicks the stone into square number one. Eight. Susan jumps into square number one and kicks the stone into square number two. Nine, and so on. 10. Susan jumps into square number 9 and kicks the stone into the heaven square. 11. Oh, the stone rolls into the hell square. Stop! Thank you. Wir sind wieder da. Hi, Catherine. Ich bin total aus der Puste. Wir haben jetzt wieder Lust auf Englisch. Hey, da seid ihr ja wieder. Did you have fun? Hattet ihr Spaß? Yes, hatten wir. Yes, hatten wir. Kay, you can skate? I can skate. I can skate. No, Kay. You can't skate. Jule can skate. Yes, I can skate. Ich kann skaten, heißt das, nicht? Richtig. Number 6 ist I can skate. I can skate. I can skate. Danny, du Schlaumeier. Was redest du da? Englisch. Hey, Danny. Du hast die Rubbelkarten entdeckt. Die Rub-a-Dub-Cards, Catherine. Rub-a-Dub. Rub-a-Dub. Ja, hier. Okay, Kids. Take your Rub-a-Dub-Cards. Oh, süß, die Ameisen. Was heißt Ameise? Ant. Und was sagt die Ameise Nummer 1 da? Ant number 1 says, I can walk. Ant number 1 says, I can walk. Number 2 says, I can run. Number 2 says, I can run. I can run. I can run. Du nicht, Kay. Number 3 says, I can dance. Fast richtig, Danny. Gut. Man sagt nur dance. I can dance. I can dance. I can dance. Oh yes, Kay. You can dance. I can dance. I can dance. Stop, Kay. Look at ant number 4, Jule. Ant number 4 says, I can jump. Number 4 says, I can jump. Die sind so süß, die Ameisen. Typisch, Jule. Number 5 says, I can swim. Number 5 says, I can swim. Number 6 says, I can skate. Das wusste ich vorhin schon. Number 6 says, I can skate. Ich sag ja, Schlaumeier. Was heißt das eigentlich auf Englisch? Was? Schlaumeier. Schlaumeier? So ein Wort gibt es nicht direkt. Bei uns sagt man clever clogs. Clever clogs. What about you kids? Was ist los mit euch? Number 7 says, I can juggle. Juggle? Das ist ja süß. Number 7 says, I can juggle. Das kann der auf dem Titelbild auch. Juggle. Yes, Danny. He can juggle. Juggle, juggle, juggle. Number 8 says, I can climb. Number 8 says, I can climb. Können wir noch mal alle? Na klar, Danny. And number 1 says, I can walk. Number 2 says, I can run. Number 3 says, I can dance. Number 4 says, I can jump. Number 5 says, I can swim. Number 6 says, I can skate. Number 7 says, I can juggle. Number 8 says, I can climb. Soll ich mal sagen, was ich davon kann? I can walk. I can run. I can dance. I can jump. I can swim. I can skate. I can climb. Juggle kann ich nicht. Jonglieren kann ich nicht heißt I can't juggle. I can't juggle. I can't dance and I can't juggle. Und was kannst du, Danny? What can you do, Danny? I can walk, I can run, I can jump, I can swim, I can skate, I can climb. Und jetzt bist du dran. Schau dir die Ameisen auf den Rubbelkarten an und hör zu, was David sagt. Look at the ants on the rubber dub cards and listen to David. Ant number one says, I can walk. Ant number two says, Ant number three says, Ant number four says, Ant number five says, Ant number six says, Ant number seven says, Ant number eight says, dazu passt ein Spiel in der OK-Zeitschrift. Hier, auf Seite 12. Let's play together, steht da. Lasst uns zusammenspielen. Einer ruft, Who can swim? Wer schwimmen kann, antwortet, I can swim. I can swim. I can swim. Dann rufen alle, die schwimmen können, We can swim. Swim, swim, swim. Das könnt ihr mit allen neuen Rubbelkartenwörtern spielen. Viel Spaß dabei. And now, have fun with the OK Comic. Sam, look here. Hello, Eula. Sam, I can jump. Hey, mein Buch wird nass. Lass das, das! I can swim, I can swim. Komm, Danny, spring. Come on, Danny, jump! Jump, jump! Nee, ich lese lieber. Das Wasser ist toll. Los, komm doch, Danny. Can't you swim, Danny? I can't swim. I can't swim. Kay kann schwimmen. I can swim. I can swim. Dann komm, Kay. Come on, Kay. Jump. Kay, you can't swim. Kay! Kay! Kay kann nicht schwimmen. Kay can't swim. Hilfe, Danny! Help, Sam! What's going on? Thank you, Danny. Kay can't swim. Kay can fly. Das war's schon wieder bei OK im Juni. That was it in June in OK. Ich wünsche euch einen schönen Sommer and many beautiful days. Whoa, it's a beautiful day. Bye-bye. See you in July. Bye-bye.